rüste dich mit Mut und Standhaftigkeit, schöner Jüngling. Die Fürstin hat mir aufgetragen, dir zu sagen, dass der Weg zu deinem künftigen Glücke nunmehr gebahnt sei. Sie hat jedes deiner Worte gehört, so du sprachst. Sie hat jeden Zug in deinem Gesichte gelesen. Ja, noch mehr, ihr mütterliches Herz hat beschlossen, dich ganz glücklich zu machen. Hat dieser Jüngling, sprach sie, auch so viel Mut und Tapferkeit, als er zärtlich ist? Oh, so ist meine Tochter Pamina ganz gewiss gerettet. Gerettet? Oh, ewige Dunkelheit, was höre ich? Das Original hat ein mächtiger, böser Dämon ihr entrissen. Entrissen? Oh, ihr Götter! Oh, sagt, Mädchen, sagt, wo ist des Tyrannen Aufenthalt? Sehr nahe an unseren Bergen lebt er, in einem angenehmen und reizenden Tale. Seine Burg ist prachtvoll und sorgsam bewacht. Kommt, Mädchen, führt mich. Pamina, sei gerettet! Was ist das? Fasse dich! Es verkündigt die Ankunft unserer Königin!